Ich habe ihn nicht einmal geküsst. Lakaien kommen. Laufst du mir ein Graf nach und bittet ihn noch auf ein Wort herauf. Die Lakaien laufen ab. Ich habe ihn fortgehen lassen und ihn nicht einmal geküsst. Die Lakaien kommen zurück, außer Atem. Der Herr Graf sind auf und davon. Gleich beim Tor sind aufgesessen. Der Reitknecht hat gewartet. Sind nachgelaufen, die haben geschrien. Warum sonst? Waren um die Ecken, wieder Wind. Es ist gut. Geht's nur wieder. Den Mohammed. Der kleine Neger läuft herein, verneigt sich. Die Marschallin reicht ihm das Safian-Futteral. Das da trag. Weißt ja nicht wohin. Zum Grafen Octavian. Gib's ab und sag, da drin ist die silberne Rosen. Der Herr Graf weiß ohnehin. Der Neger läuft ab. Die Marschallin setzt sich nachdenklich an ihren Frisiertisch, stützt ihren Kopf in die Hand und blickt lange und sinnend in den Spiegel. Nun befinden wir uns im Palais des Herrn von Faninal. Alles ist in Erwartung des Rosenkavaliers. Faninal selbst ist gerade im Begriff, sich von seiner Tochter Sophie zu verabschieden. Ein ernster Tag, ein großer Tag, ein Ehrentag, ein heiliger Tag. Sophie küsst ihm mit großer Ehrerbietung die Hand und Marianne, die Duenja, ruft vom Fenster her: Der Josef fährt vor mit der neuen Karosse, hat himmelblaue Vorhänge, vier Apfelschimmel sind dran. Der Haushofmeister mahnt Faninal: Ist höchste Zeit, dass euer Gnaden fahren. Der hochadelige Bräutigams Vater sagt, die Schicklichkeit muss ausgefahren sein, bevor der silberne Rosenkavalier vorfahrt. Wäre nicht geziemend, dass sie sich vor der Tür begegneten. Während Lakaien die Türen öffnen, seufzt Faninal: In Gottes Namen, wenn ich wiederkomme, so führe ich einen Herrn zukünftig bei der Hand. Aber Faninal ist schon auf und davon die Treppen hinunter. Jetzt steigt er ein. Der Xaver und der Anton springen hinten auf. Der Stolper schreit den Josef seine Peitsche. Alle Fenster sind voller Leute. In dieser feierlichen Stunde der Prüfung, da du mich, o mein Schöpfer, über mein Verdienst erhöhen und in den heiligen Ehestand führen willst, opfere ich dir in Demut mein Herz in Demut auf. Die Demut in mir zu erwecken, muss ich mich demütigen. Die halbe Stadt ist auf die Füße. Aus dem Seminar schauen die Hochwürdigen vor die Balkone. Ein alter Mann sitzt oben auf der Laterne. Demütigen und recht bedenken. Die Sünde, die Schuld, die Niedrigkeit, die Verlassenheit, die Anfechtung. Die Mutter ist tot und ich bin ganz allein. Für mich selbst stehe ich ein. Aber die Ehe ist ein heiliger Stand. Er kommt! Er kommt in zwei Karossen. Die erste ist vierstellig, die ist leer. In der zweiten sechsstellig sitzt er selber. Der Rosen. Ich will mich niemals meines neuen Standes überheben. Da werden die Stimmen der Laufer vernehmbar. Mich überheben? Was rufen denn die? Den Namen vom Rosenkavalier und alle Namen von einer neuen fürstlichen und gräflichen Verwandtschaft rufen es aus. Jetzt rangieren sich die Bedienten. Die Lakaien springen rückwärts ab. Werden Sie meinem Bräutigam seinen Namen auch so ausrufen, wenn er angefahren kommt? Sie reißen den Schlag aus. Er steigt aus. Ganz in Silberstücke sah er an. Von Kopf zu Fuß. Wie ein heiliger Engel schaut er aus. Herrgott im Himmel. Ich weiß, der Stolz ist eine schwere Sünd. Aber jetzt kann ich mich nicht demütigen. Jetzt geht's halt nicht. Denn das ist ja so schön. So schön. Währenddem ist Octavians Dienerschaft in seinem Farbenweiß mit Blassgrün eingetreten. Dann Octavian, die Rose in der Rechten. Er geht mit adeligem Anstand auf Sophie zu, aber sein Knabengesicht ist von seiner Schüchternheit gespannt und gerötet. Sophie ist vor Aufregung über seine Erscheinung und die Zeremonie leichenblass. Sie stehen einander gegenüber und machen sich durch ihre Verlegenheit und Schönheit noch verwirrter. Mir ist die Ehre widerfahren, dass ich der hoch- und wohlgeborenen Jungfer Braut in meines Herrn Vetters Namen, dessen zu Lerchenau, die Rose seiner Liebe überreichen darf. Ich bin euer Liebten sehr verbunden. Ich bin euer Liebten in aller Ewigkeit verbunden. Sophie nimmt die Rose nach einer Pause der Verwirrung. Hat einen starken Geruch, wie Rosen, wie lebendige. Ja, ist ein Tropfen persischen Rosenöls da reingetan. Wie himmlische, nicht irdische. Wie Rosen vom hochheiligen Paradies, ist ihm nicht auch? Octavian neigt sich über die Rose, dann blickt er auf ihren Mund. Ist wie ein Gruß vom Himmel, ist bereits zu stark, als dass man's ertragen kann, zieht einen nach, als legen Stricke um das Herz. Wo war ich schon einmal und war so selig? Wo war ich schon einmal und war so selig? Dahin muss ich zurück und müsste ich völlig sterben auf dem Weg. Allein ich sterb ja nicht. Das ist ja weit. Ist Zeit und Ewigkeit in einem seligen Augenblick. Den will ich nie vergessen, bis an meinen Tod. Ich war ein Bub, da habe ich die noch nicht gekannt. Wer bin denn ich? Wie komme denn ich zu ihr? Wie kommt denn sie zu mir? Wäre ich kein Mann, die Sinne möchten mir vergehen. Das ist ein seliger Augenblick. Den will ich nie vergessen. Bis an meinen Tod. Sophie schüttelt ihre Versunkenheit ab und reicht die Rose der Marianne, die sie ins Futteral schließt und dem Haushofmeister übergibt, der mit den fanninerischen Bedienten den Saal verlässt. Sophie und Octavian stehen einander gegenüber, einigermaßen zur gemeinen Welt zurückgekehrt. Auf eine Handbewegung Sophies nehmen sie Platz. Desgleichen die Duenja. Ich kenne ihn schon recht wohl, Mokusin. Sie kennt mich, ma Cousine. Ja, aus dem Buch, wo die Stammbäume drin sind. Dem Ehrenspiegel Österreichs. Das nehme ich immer abends mit ins Bett und suche mir meine künftige Verwandtschaft drin zusammen. Tut sie das, ma Cousine? Ich weiß, wie alt euer Liebten sind. 17 Jahre und 2 Monate. Ich weiß all ihre Taufnamen. Octavian, Maria Ehrenreich, Bonaventura, Fernand, Hyacinthe. So gut weiß ich sie selber nicht einmal. Ich weiß noch was. Was weiß sie noch? Sag sie mir's, ma Cousine. Kölke. Weiß sie den Namen auch? So nennen ihn halt seine guten Freund. Und schöne Damen, denke ich mir. Mit denen er recht gut ist. Ich freue mich aufs Heiraten. Freut er sich auch darauf? Oder hat er leicht noch gar nicht daran gedacht, mon Cousin? Denk er, ist doch was anderes als der ledige Stand. Wie schön sie ist. Freilich, er ist ein Mann, da ist er, was er bleibt. Ich aber brauche erst einen Mann, dass ich was bin. Dafür bin ich dem Mann dann auch gar sehr verschuldet. Mein Gott, wie schön und gut sie ist. Sie macht mich ganz verwirrt. Und werde ihm keine Schand nicht machen. Und meinen Rang und Vortritt, tät eine, die sich besser dünkt, als ich in mir bestreiten, bei einer Kindstaufe oder Leich, so will ich, wenn es sein muss, meiner Seele ihr beweisen, dass ich die Vornehmere bin und lieber alles hinnehme, wie Kränkung oder Ungebühr. Wie kann sie denn nur denken, dass man ihr mit Ungebühr begegnen wird, da sie doch immer die Schönste, die Allerschönste sein wird? Lacht er mich aus, mein Cousin? Wie? Glaubt sie das von mir? Er darf mich auslachen, wenn er will. Von ihm lasse ich alles mir gern geschehen, weil mir noch nie ein junger Kavalier von nähem oder weitem also wohlgefallen hat wie er. Jetzt aber kommt mein Herr Zukünftiger. Faninal führt den Baron zeremoniös über die Schwelle und auf Sophie zu. Die lerchenauische Livree folgt auf Schritt und Tritt. Zuerst der Almosinier mit dem Sohn und Leibkammerdiener, dann folgt der Leibjäger mit einem ähnlichen Lümmel, der ein Pflaster über der eingeschlagenen Nase trägt, und noch zwei von der gleichen Sorte, vom Rübenacker her in die Livree gesteckt. Alle tragen, wie ihr Herr, Myrtensträußchen. Ich präsentiere euer Gnaden, der Zukünftige. Deliziös. Mach ihm ein Kompliment. Er küsst Sophie die Hand. Ein feines Handgelenk, darauf halte ich gar viel, ist unter Bürgerlichen eine seltene Distinktion. Gestatten, dass ich die getreue Jungfrau Marianne Leibmetzerin... Lass er das weg. Ich begrüße jetzt mit mir meinen Herrn Rosenkavalier. Was sind das für Manieren, Marianne? Ist er leicht ein Rosttauscher? Und kommt ihm vor, er hätte mich eingekauft? Ein Kavalier hat halt ein ungezwungenes, leutseliges Betragen. Sag dir vor, wer er ist und zu was er dich macht. So werden dir die Faxen gleich vergehen. Ist gut zum Staunen, wie der junge Herr jemand gewissen ähnlich sieht. Hat ein Bastardelrecht, ein sauberes zur Schwester. Ist kein Geheimnis unter Personen von Stand, ob's aus der Fürstin eigenen Mund. Und weil der Faninal sozusagen jetzt so zu der Verwandtschaft gehört, macht dir kein Debüt. Darum, Rofrano, dass dein Vater ein Streichmacher war, befindet sich dabei in guter Kompanie, der selige Marchese. Ich selber exkludiere mich nicht. Seh, Liebten, schau dir dort den Langen an, den Blonden, hinten dort bei den Lakaien. Ich will ihn nicht mit Fingern weisen, aber... Er sticht wohl hervor durch eine adelige Kontenance. Ist auch er ein ganz besonderer Kerl. Sag's nicht, weil ich der Vater bin und so faustig hinter den Ohren. Jetzt lässt er mich so stehen, der grobe Ding. Und das ist mein Zukünftiger. Und blattersteppig ist er auch, oh mein Gott. Na, wenn er dir von vorne nicht gefällt, der Jungfer Hochmut, so schau ihn dir von rückwärts an. Da wirst du was sehen, was dir schon gefallen wird. Ich möchte wissen, was ich da schon sehen werde. Ich möchte wissen, was ich da schon sehen wird. Dass es ein kaiserlicher Kämmerer ist, den dir dein Schutzpatron als Herrn Gemahl spendiert hat, das kannst du sehen mit einem Blick. Belieben jetzt vielleicht, ist ein alter Dockherr. Brav. Faninal, er weiß, was ich gehört. Er wird einen alten Dockerherr zu einem jungen Mädel. Ich bin mit ihm zufrieden, ja. Weißt, Väter Tafel muss den Bagatelladeligen immer zeigen, dass nicht für unsersgleichen sich ansehen dürfen, wo sie immer was von Herablassung dabei sein. Ich muss deine Liebten sehr bewundern. Hast wahrhaft große Weltmanieren. Könntest einen Ambassadeur vorstellen, heute wie morgen. Ja, ja. Ich hol mir jetzt das Mädel her, soll uns jetzt Konversation vormachen, damit ich sehe, wie sie beschlagen ist. Eh bien, nun, plaudern Sie uns eins, mir und dem Vetter Tafel, sag sie heraus, auf was sie sich heute in der Ehe am meisten freut. Wo denkt er hin? Ah, wo ich hindenk. Kommen Sie da ganz nah zu mir, dann will ich ihr gleich erzählen, wo ich hin denke. Wer legt präferabel, dass man wegen ihrer den Zeremonienmeister so hervortun, mit mi pardon und Devotion, geht da weg und hab Respekt. Wahrhaftig und ja, gefiele mir das besser. An mir nicht, das sieht sie mir ganz und gar nicht. Bin einer biedern und offenherzigen Galanterie recht zugetan. Er macht Anstalt, sie zu küssen. Sie wehrt sich energisch. Wie ist mir denn? Da sitzt ein Lerchenau und karessiert in Ehrbarkeit mein Soffel, als wäre sie ihm schon angebracht. Und da steht ein Rofrano, grad als Misso sein. Ein Graf Rofrano, sonst nix. Der Bruder vom Marchese, Oberst Rosses. Das ist ein Kerl, der Baron. Den möchte ich wohl begegnen mit meinem Degen da. Wohin kein Wort der Schein hört, ja, das ist alles, was ich möchte. Da geniert sie sich gleich vor dem Vetter Tafel und hat sie Unrecht. Lass doch, wir sind nicht so vertraut. In der großen Welt, wo doch die hohe Schule ist für Manieren, da gibt's frei nichts, was man nicht willig pardonieren tät, wenn's nur mit einer adligen Noblesse und rechten Galanterie vollführend wird. Er wird immer zärtlicher, sie weiß sich kaum zu helfen. Wer nur die Mauer da vom Glas, dass alle bürgerlichen Neidhammel von Wien so auf Familie uns beisammen sitzen sehen, ja, dafür wollte ich mein Lerchenfelder Eckhaus geben meiner Seele. Dass ich das Mannsbild sehen muss, so frech, so unverschämt mit ihr. Ich büße alle meine Sünden ab. Dann könnte ich hinaus und fort von hier. Lass ja mich los. Ihr hört doch jetzt um mir. Ganz meine Maßen schultern wie ein Händel. Geht alles recht. Sei sie gut. Geht alles so wie ein Schnürl. Und das Mager noch, das macht nichts. Aber weiß mit einem Glanz darauf, wie ich ihn estimiere. Ich hab heute ja ein lerchenaues Glück. Sophie reißt sich los. Ist sie ein rechter Kaplitzenschädel? Steigt ihr das Blut gar in die Wangen, dass man sich die Hand verbrennt? Lass ja die Hand davon. Geht mir nichts drüber. Könnt mich mit Schmachterei und Zärtlichkeit nicht halb so glücklich machen, meiner Seele. Ich denk nicht dran, dass ich ihn glücklich mache. Sie wird es tun, ob sie daran wird denken oder nicht. Hinaus, hinaus und kein Adieu. Sonst stehe ich nicht dafür, dass ich nicht was Verwirrtes tue. Hat nie kein Mann dergleichen Reden nicht zu mir gefühlt. Ich möchte wissen, was ihn dünkt von mir und ihm. Was ist er denn zu mir? Wird kommen über Nacht, dass sie ganz sanft wird wissen, was ich bin zu ihr. Ganz wie es im Lidl heißt. Kennen Sie das Lidl? Lala, lala, lala. Wie ich denn alles werde sein. Mit mir, keine Nacht dir zu lang. Da er sie fester an sich drückt, reißt er sich los und stößt ihn heftig zurück. Sophie, ist recht ein familiärer Mann, der Herr Baron. Man delektiert sich, was er alles für Einfälle hat. Wahrhaftig und ja, ich hab heute ein lerchenaues Glück. Gibt gar nichts auf der Welt, was mich so enflammiert und also vehement verjüngt, als wie ein rechter Trotz. Der Notar, dort gibt's Geschäften. Jetzt muss mich dispensieren, bin dort von Wichtigkeit. Indessen der Vetter Tafel leistet dir Gesellschaft. Wenn's jetzt belieben geht, Herr Schwiegersohn. Ja, natürlich wird's belieben. Hab nichts dawider, wenn du ihr möchtest Augen machen, Vetter Tafel. Jetzt oder künftig hin ist noch ein rechter Rührnicht an. Betracht's als förderlich, je mehr sie degurgiert wird, ist wie bei einem jungen, ungerittenen Pferd. Kommt alles dem Angetrauten letzterdings zugut, wofern er sein ehrlich Privilegium zu Nutz zu machen weiß. Und der Baron geht gravitätisch, gefolgt von Faninal und dem Notar, ab. Markusin. Willst du das Mannsbild da heiraten? Nicht um die Welt. Mein Gott, wäre ich allein mit ihm, dass ich ihn bitten könnte. Was ist, dass sie mich bitten möchte? Sag sie mir schnell. Oh mein Gott, dass er mir halt hilft. Und er wird mir nicht helfen wollen, weil er halt sein Vetter ist. Nein, ein Vetter aus Höflichkeit. Gott sei Lob und Dank, habe ihn vor dem gestrigen Tag nie gesehen. Quer durch den Vorsaal flüchten einige von den Mägden des Hauses, denen die Lerchen auch schon bedienten, auf den Fersen sind. Der faninalsche Haushofmeister kommt verstört hereingelaufen. Die Lerchenauschen sind voller Brandwein gesoffen und gehen aufs Gesinde los. 20 Mal Ärger als Türken und Krawaten. Hol unsere Leute, wo sind die? Sie läuft mit dem Haushofmeister ab. Alles verliert sich. Sophie und Octavian bleiben allein. Zu ihm hätte ich ein Zutrauen, mon Cousin, so wie zu niemand auf der Welt. Dass er mir könnte helfen, wenn er nur den guten Willen hätte. Erst muss sie sich selber helfen, dann helfe ich ihr auch. Tu sie das erst für mich, dann tue ich was für sie. Was ist denn das, was ich zuerst tun muss? Das wird sie wohl wissen. Und was ist das, was er für mich tun will? Wo sag er mir's? Nun muss sie ganz allein für uns zwei einstehen. Wie? Für uns zwei? Oh, sag es noch einmal. Für uns zwei. Ich habe im Leben so was Schönes nicht gehört. Für sich und mich muss sie sich wehren und bleiben, was sie ist. Sophie nimmt seine Hand, er küsst sie schnell auf den Mund. Ich muss jetzt als ihren Freund mich zeigen und weiß noch gar nicht wie. Mir ist so selig, so eigen, dass ich dich halten darf. Gib Antwort, aber gib sie mit Schweigen. Bist du von selber so zu mir gekommen? Ja oder nein? Du musst es nicht mit Worten sagen. Hast du es gern getan? Sag, oder nur aus Not so alles zu mir hergetragen, dein Herz, dein liebliches Gesicht. Sag, ist dir nicht das irgendwo in irgendeinem schönen Traum, das einmal schon so war? Spürst du's wie ich? Sag, spürst du's so wie ich? Ich möchte mich bei ihm verstecken und nichts mehr wissen von der Welt. Wenn er mich so in seinen Armen hält, kann mich nichts Hässliches erschrecken. Da bleiben möchte ich. Da. Und schweigen, was mir auch geschehe. Geborgen, wie der Vogel in den Zweigen stillstehen und spüren. Er ist in der Nähe. Mir müsste Angst und Bang im Herzen sein. Stattdessen fühle ich Freud und Seligkeit und keine Pein. Ich könnte es nicht mit Worten sagen. Habe ich was Unrechtes getan? Ich war halt in der Not, da war er mir nah. Da war es sein Gesicht, sein Auge, jung und licht, auf das ich mich gericht. Sein liebes Gesicht. Er muss mir seinen Schutz vergönnen. Was er will, werd ich können. Bleib er nur bei mir. Waldsacki und Anina sind lautlos hereingeschlichen und kommen langsam auf den Zehen näher. Octavian zieht Sophie an sich und küsst sie auf den Mund. In diesem Augenblick springen die Italiener vor, Anina packt Sophie, Waldsacki fasst Octavian. Herr Baron von Lerchenau! Herr Baron von Lerchenau, lauf! Und ohne seine Gnade, schnell, nur schnell, ich muss halten diese Herr! Lass dich die Fräulein aus, läuft sie mir weg? Herr Baron von Lerchenau! Herr Baron von Lerchenau! Komm zu sehen, die Fräulein braucht! Mit einem jungen Kavalier, kommen eilig, kommen hier, Echo! Der Baron tritt aus der Tür. Die Italiener lassen ihr Opfer los, springen zur Seite, verneigen sich mit vielsagenden Gebärde. Sophie schmiegt sich ängstlich an Octavian. Herr Baron, Mamsell, was hat sie mir zu sagen? Nun, resolvier sie sich. Mein Gott, was soll ich sagen? Er wird mich nicht verstehen. Das werden wir ja sehen. Euer Liebten muss sich halt vermelden, dass sich in seiner Angelegenheit was Wichtiges verändert hat. Verändert? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum soll er es jetzt erfahren? Die Fräulein... Nein, er ist nicht faul, er weiß zu profitieren mit seinen 17 Jahren. Ich muss ihm gratulieren. Die Fräulein... Ist mir ordentlich, ich sehe mich selber. Muss lachen über den Filou, den Pudeljungen. Die Fräulein... Nein, sie ist wohl stumm und hat ihn angestellt für ihren Advokaten. Die Fräulein... Nein, ich bringe den Mund nicht auf, spreche er für mich. Die Fräulein... Die Fräulein ist eine Kreuzerkomödie wahrhaftig. Jetzt echappier sich, sonst reißt mir die Geduld. Die Fräulein, kurz und gut, die Fräulein mag ihn nicht. Sei er da außer Sorg, wird schon lernen, mich mögen. Kommen Sie da jetzt hinein, wird gleich an Ihrer sein, die Unterschrift zu geben. Um keinen Preis gehe ich an seine Hand hinein. Wie kann ein Kavalier so ohne Zartheit sein? Versteht er Deutsch? Die Fräulein hat sich resolviert. Sie will euer Gnaden ungeheirat lassen, in Zeit und Ewigkeit. Mankare, Jungfernred, ist nicht gehauen und nicht gestochen. Verlaub sie jetzt. Wenn nur so viel in ihm ist von einem Kavalier, so wird ihm wohl genügen, was er gehört hat von mir. Gratuliere sie sich nur, dass ich ein Auge zudrück. Daran mag sie erkennen, was ein Kavalier ist. Ich achte mitnichten für einen Kavalier. Wahrhaftig wüsste ich nicht, dass er mich respektiert. Und wäre er nicht verwandt, es wäre mir jetzt so schwer, dass ich mit ihm nicht übereinander käme. Kommen Sie, gehen zum Herrn Vater dort hinüber, ist bereits der nähere Weg. Ich hoffe, er kommt vielmehr mit mir jetzt in das Haus. Ist dort ein recht bequemer Garten. Bewahre, wäre mir jetzt so nicht genehm. Lass um alles den Notare nicht warten, wäre gar ein Affront für die Jungfer Braut. Beim Satan, er hat eine dicke Haut. Ich schreie sie mir jetzt in sein Gesicht. Ich achte ihn für einen Filou, einen Mitgiftjäger. Sophie reißt sich vom Baron los. Einen durchtriebenen Lügner und schmutzigen Bauer, einen Kerl ohne Anstand und Ehre. Und flüchtet zu Octavian. Und wenn es sein muss, gebe ich ihm auf den Fleck die Leer. Was so ein Bub in Wien mit 17 Jahren schon für ein vorlaut Mundwerk hat. Doch Gott sei Lob, man kennt in hiesiger Stadt den Mann, der vor ihm steht, heut bis hinauf zu kaiserlicher Majestät. Man ist heut, was man ist und braucht sich zu beweisen. Das lasse sich gesagt sein und gib mir den Weg da frei. Die leichenauische Livree ist vollzählig in der Mitteltür aufmarschiert. Wäre mir wahrhaftig leid, wenn meine Leute da hinten... Ach, untersteht er sich, seine Bedienten hineinzumischen in unseren Streit? Jetzt ziehe oder Gnade in Gott! Die Leichenauischen, die schon einige Schritte vorgerückt waren, werden durch diesen Augenblick einigermaßen unschlüssig. Was wird denn jetzt geschehen? Vor einer Dame, pfui, so sei er doch Bescheid. Octavian fährt wütend auf ihn los. Der Baron zieht, fällt ungeschickt aus und hat schon die Spitze von Octavians Degen im Oberarm. Die Leichenauischen stürzen vor. Mord, Mord, mein Blut! Zu Hilfe, Mörder, Mörder! Die Diener stürzen alle zugleich auf Octavian los. Dieser springt nach rechts hinüber und hält sie sich vom Leib, indem er seinen Degenblick schnell um sich kreisen lässt. Valzacchi und Anina eilen auf den Baron zu, den sie stützen und auf einem der Stühle in der Mitte niederlassen. Ich habe ein hitzig Blut um Erz, um Leinwand verbannt, Herr. Ich verblut mich auf eins, zwei aufhalten den. Um Polizei! Um Polizei! Die sämtliche Faninalsche Dienerschaft, auch das weibliche Hausgesinde, Küchenpersonal, Stallpagen sind hereingeströmt. Der junge Kavalier und das Fräulein Braut, versteht's? Waren im Geheimen schon recht vertraut, versteht's? Wer mir zu nahe kommt, der lernt beten. Was da passiert ist, das kann ich vertreten. Alles geht durcheinander. Furchtbar, was mir ein Blitz für ihr erzwungen hat. Ich spüre seine Hand im Jungschlüssel. Liebster. Die Leichenhäuschen haben von Octavian abgelassen und gehen nun auf die ihnen zunächst stehenden Mägde handgreiflich los. Leinwand her, Verband machen, Fetzen aus dem Wand machen, vorwärts kann ich von Panaden, Leinwand her für seine Gnaden. Die Leichenhäuschen machen Miene, sich zu diesem Zweck der Hemden der jüngeren und hübscheren Mägde zu bemächtigen. Ich kann ein jedes Blut mit Ruhe fließen sehen, nur bloß das meinig nicht. So tu sie doch was gescheit! So rette sie doch mein Leben! In diesem Augenblick stürzt Faninal herein. Herr Schwiegersohn, wie ist ihm denn? Mein Herr und Heiland, dass ihm in mein Palais das hat passieren müssen. Gelaufen um den Medikus! Geflogen! Meine 10 teuren Pferd zu Tod gehetzt! Da hatte niemand von meiner Livree dazwischenfahren mögen. Fütter ich dafür ein Schockbaum Lamalacken, dass mir solche Schand passieren muss in meinem neichen Stadtpalais. Hätte wohl von eurer Lieben eines anderen Anstands mich verseihen. Und das schöne, freiherrliche Blut, was auf dem Boden rinnt. Pfui! So eine ordinäre Metzgerei. Hab heute so ein jung und hitzig Blut, ist nicht zum Stillen. War mir von eurer Lippen hochgräflicher Gegenwart all ihr wahrhaftig einer anderen Freud gewärtig. Ich bin außermaßen sehr betrübt über den Vorfall. Ich bin aber auch so schuld. Zu einer mehr gelegenen Zeit erfahren euer Liebten wohl den Hergang aus ihrer Fräulein Tochter. Ja, da möchte ich recht sehr bitten. Wie Sie befehlen, Vater. Ich werde Ihnen alles sagen. Der Herr dort hat sich nicht so, wie er sollt, betragen. Ei, von wem redet sie da? Von ihrem Herrn zukünftigen? Na, ich will nicht hoffen, wäre mir keine Manier. Ist nicht der Fall. Sehe ihn mitnichten an dafür. Sieht ihn nicht an? Nicht mehr. Bitte dafür um gnädigen Pardon. Sieht ihn nicht an? Nicht mehr? Mich um Pardon? Liegt dort gestochen. Steht bei ihr, der Junge. Blamage! Mir auseinander, meine Ehe! Alle Neidhammel von der Wieden oder Leimgrum auf in der Ehe! Der Medikus stirbt mir wohl möglich! Sie heirat ihn. Möchte eurer Liebten recht in aller Devotion gebeten haben, schleunig sich von ihr zu retirieren und nimmer wieder zu erscheinen. Hör sie mich. Sie heirat ihn. Und wenn er sich verbluten tät, so heirat sie ihn als Toter. Heirat den Herrn dort nicht lebendig und nicht tot. Sperr mich zuvor in meine Kammer ein. Ach, sperrst dich ein. Es sind leid genug im Haus, die dich in Wagen tragen werden. Spring aus dem Wagen noch, der mich zur Kirche führt. Springst aus dem Wagen noch nach. Ich sitz neben dir, werd dich schon halten. Gib halt dem Pfarrer am Altar Nein anstatt Ja zur Antwort. Gib's Nein anstatt Ja zur Antwort. Ich steck dich in ein Kloster, Sandepete. Marsch! Mir aus den Augen, lieber heute als morgen, auf Lebenszeit! Bitte um Pardon, bin doch kein schlechtes Kind, vergeben Sie mir nur dies eine Mal. Auf Lebenszeit! Sei Sie nur ruhig, Liebste, um alles. Sie hört von mir, lebt Sie wohl. Auf Lebenszeit! So geh doch nur dem Vater aus den Augen, komm mit! Ein Schluck von was zu trinken? Ja, ein Wein, ein Bier, ein Hippokrat mit Ingwer. So einen Herrn zuricht, miserabel, in meinem Stadtpalais. Sie heirat ihn um desto früher. Bin Manns genug. Ist gut, ist gut. Manns genug. Küsse ihm die Hand für seine Geht und Nachsicht. Gehört alles ihm im Haus. Ich laufe, ich bringe ihm Ort. Ein Kloster ist zu gut. Seine außer Sorg. Weiß, was ich Satisfaktion ihm schuldig bin. Und er stürzt ab. Da liege ich. Was einem Kavalier nicht alles passieren kann in dieser Wiener Stadt, wäre nicht mein Gusto hier. Da ist er ins Gott so sehr in Gottes Hand. Wäre lieber schon daheim. Oh, der Satan, Sakraments, verfluchter Bub, nicht trocken hinterm Ohren, Fuchtel mit Spade. Welischer Hundsbub das? Dich sollte nur erwischen, in Hundezwinger sperre ich dich bei meiner Seele, in Hühnerstall, in Schweinekofen, die die Kuranzen, solltest alle Engel singen hören. Schenk er nur ein, da schnell. Und doch muss lachen, wie sich so ein Loder mit seinen 17 Jahren die Welt imaginiert. Mein Gott weiß, wie er mich konterkariert. Umgekehrt ist auch gefahren. Möcht um alles nicht, dass ich dem Mädel sein rebellisch Aufbegehren nicht verspüret. Gibt auf der Welt nichts, was mich enflammiert und also vehement verjüngt, als wie ein rechter Trotz. Ja, Medikus, verfüge sich voraus, mache das Bett aus lauter Federbetten, ich komm. Erst aber trinke ich noch Marschierer, nur indessen, no. Ohne mich, ohne mich, jeder Tag dir so bang. Anina schleicht sich verstohlen herein und winkt ihm geheimnisvoll mit einem Brief. Für mich? Von der Bewussten. Wer soll da gemeint sein? Nur eigenhändig insgeheim zu übergeben. Zeig sie den Wisch. Such sie in meiner Tasche meine Brillen. Nein, such sie nicht. Kann sie Geschriebenes lesen? Da. Herr Kavalier, ja? Den morgigen Abend hätte ich frei. Sie haben mir schon gefallen. Nur geschamt habe ich mich vor der fürstlichen Gnaden, wenn ich noch gar so jung bin. Das bewusste Mariando. Kammerzofel und Verliebte. Verliebte. Wenn der Herr Kavalier den Namen nicht schon vergessen hat. Ich warte auf Antwort. Sie warte auf Antwort. Geht alles recht am Schnürl, so wie Zaus, und hat noch einen anderen Schick dazu. Ich hab heute schon einmal ein lerchenaues Glück. Kommen Sie nach Tisch, gebe die Antwort nachher schriftlich. Ganz zu Befehl, Herr Kavalier. Vergessen nicht der Bote. Ohne mich, jeder Tag dir super. Vergessen nicht der Bote, euer Gnaden. Das später, alles auf einmal, dann zum Schluss. Sie wart auf Antwort, dreht sie ab, indessen schafft sie ein Schreibzeug in mein Zimmer hin dort drüben, dass sie die Antwort dann diktiere. Mit mir, keine Nacht hier zu lang. Ein Extrazimmer in einem Gasthaus. Im Hintergrund ein Alkoven, darin ein Bett. Der Alkoven durch einen Vorhang verschließbar. Auf einem für zwei Personen gedeckten Tisch steht ein großer, vielarmiger Leuchter. Das Zimmer halbdunkel. Anina als Dame in Trauer gekleidet. Valzacchi richtet ihr den Schleier, zupft da und dort das Kleid zurecht, mustert sie, zieht einen Crayon aus der Tasche und ermalt ihr die Augen. Die Tür wird vorsichtig geöffnet, ein Kopf erscheint, verschwindet wieder, dann kommt eine nicht ganz unbedenklich aussehende, aber ehrbar gekleidete Alte hereingeschlüpft, öffnet lautlos die Tür und lässt respektvoll Octavian in Frauenkleidern mit einem Häubchen, wie es die Bürgermädchen tragen, eintreten. Anina erkennt nicht sofort den Verkleideten. Sie kann sich vor Staunen nicht fassen, knickst dann tief. Octavian greift in die Tasche. Man sieht, dass er unter dem Reifrock Männerkleider und Reitstiefel anhat und wirft Valzacchi eine Börse zu. Valzacchi und Anina küssen ihm die Hände. Indessen sind fünf verdächtige Herren eingetreten. Valzacchi bedeutet sie mit einem Wink zu warten. Eine Uhr schlägt halb. Valzacchi zeigt Octavian, es ist hohe Zeit. Octavian geht eilig ab. Valzacchi nimmt indessen die Verdächtigen nach vorn Er bedeutet einem, ihm zu folgen, öffnet lautlos eine Falltür, lässt den Mann hinabsteigen, schließt wieder die Falltür. Dann winkt er zwei zu sich, schleicht ihnen voran bis an die Eingangstür, steckt den Kopf heraus, vergewissert sich, dass niemand zusieht, winkt die zwei zu sich und lässt sie dort hinaus. Dann führt er die beiden Letzten leise mit Annina ins Nebenzimmer. Nun klatscht er in die Hände. Der eine Versteckte hebt sich mit halbem Leib aus dem Boden hervor. Zugleich erscheinen über dem Bett und anderen Stellen Köpfe. Auf Valzakis Wink verschwinden dieselben ebenso plötzlich. Die geheimen Schiebetüren schließen sich. Dann beginnt er, die Kerzen auf dem Tisch anzuzünden. Kellner kommen und helfen ihm dabei. Sie entzünden die Leuchter auf dem Kamin, auf dem Buffet, dann die zahlreichen Wandarme. Valzaki öffnet nun die Mitteltür. Man hört aus dem Vorsaal Tafelmusik. Valzaki eilt dienstbeflissen zur Mitteltür und verneigt sich. Der Baron Ox erscheint, den Arm in der Schlinge. Er führt Octavian an der Linken. Der Leiblakai folgt ihnen. Der Baron bemerkt die Kellner, die noch mehr Kerzen anzünden wollen, winkt ihnen, sie sollten es sein lassen und löscht einige ihm zunächst brennende aus. Valzaki zeigt dem Baron diskret den Alkoven und durch eine Spalte des Vorhangs das Bett. Der Wirt mit mehreren Kellnern eilt herbei, den vornehmen Gast zu begrüßen. Aber Herr Gnaden, noch weitere Befehle? Befehl mehr Lichter. Ein größeres Zimmer. Befehl mehr Silber auf dem Tisch. Verschwind's. Macht's mir das Magel nicht verrückt. Was will die Musik? Hab sie nicht bestellt. Schaffen vielleicht, dass man sie näher hört. Im Vorsaal da, als Tafelmusik. Außer die Musik, wo sie ist. Was ist das für ein Fenster da? Ein blindes Fenster nur. Darf aufgetragen werden. Buckze! Servieren wird mein Kammerdiener da. Einschenken tue ich selber, versteht er? Valzaki schiebt alle zur Tür hinaus. Er ist ein braver Kerl, Valzaki. Wenn er mir hilft, die Rechnung runterdrucken, dann fällt was ab für ihn. Kostet sicher hier ein Martergeld. Der Baron führt Octavian zu Tisch. Der Lakai am Buffet sieht mit unverschämter Neugierde der Entwicklung des Tête-à-Tête entgegen. Ja. Stellt Karaffen mit Wein vom Buffet auf den Esstisch. Der Baron schenkt ein, Octavian nippt. Der Baron küsst Octavian die Hand, Octavian entzieht ihm die Hand. Der Baron winkt dem Lakai abzugehen. Octavian schiebt sein Glas zurück. Nein, nein, nein, nein. Ich trinke keinen Wein. Geh, Herzl, was denn? Mach doch keine Faxen. Nein, nein, ich bleib nicht da. Tut, als wenn er fort wollte. Sie macht mich desperat. Oh, ich weiß schon, was Sie glauben. Oh, sie ist schlimmer, Herr. Sapper, die Pixi, ich schwör bei meinem Schutzpatron. Octavian tut sehr erschrocken, läuft, als ob er sich irrte, statt zur Ausgangstür gegen den Alkoven, reißt den Vorhang auseinander. Jesus Maria, steht ein Bett drin, ein mordsmäßig großes. Ja, mei, wer schläft denn da? Das wird sie schon sehen. Jetzt kommen Sie, setzen Sie sich schön, kommt gleich mehr mit Essen. Hat sie denn keinen Hunger nicht? Er legte die Hand um die Taille. Hm? Oh weh. Muss ich doch ein Bräutigam tun sein. Ach, geht los, sie schon einmal das fade Wort. Sie hat doch einen Kavalier vor sich und keinen Seifensieder. Ein Kavalier lässt alles, was ihm nicht konveniert, da draußen vor der Tür. Hier sitzt kein Bräutigam und keine Kammerjungfer nicht. Hier sitzt mit seiner Allerschönsten ein Verliebter beim Souper. Der Moment für den ersten Kuss scheint ihm gekommen. Wie sein Gesicht dem der Partnerin ganz nahe ist, durchzuckt ihn jäh die Ähnlichkeit mit Octavian. Ist dein Gesicht, verfluchter Bub, verfolgt mich als ein Wachmann im Traum. Was meint er denn? Sieht einem ähnlich, einem gottverfluchten Kerl. Ach geh, das hab ich noch nicht gehört. Der Baron, nun wieder versichert, dass es die Zofe ist, zwingt sich zu einem Lächeln, aber der Schreck ist ihm nicht ganz aus den Gliedern. Er muss Luft schöpfen und der Kuss bleibt aufgeschoben. Der Mann unter der Falltür öffnet zu früh und kommt zum Vorschein. Er verschwindet sofort. Aber der Baron erblickt ihn gerade noch und erschrickt heftig. Was war denn das? Hat sie den nicht gesehen? Da ist ja nichts. Da ist ja nichts. So? Und da ist auch nichts? Fährt mit der Hand über ihr Gesicht. Da ist mein Gesicht. Der Baron atmet schwer, schenkt sich ein Glas Wein ein. Da ist ihr Gesicht und da ist nichts. Mir scheint, ich habe die Kongestion. Es ist ihm ängstlich zumute. Die Tür geht auf, der Lakai kommt und serviert. Die schöne Musik. Ist mein Leiblied, weißt du das? Da muss man weinen. Was? Was gar so schön ist. Was? Weinen? War nicht schlecht. Kreuzlustig muss sie sein, die Musik geht ins Blut. Spürt sie es jetzt? Auf die Letzte spürt sie es daher, dass sie aus mir kann machen alles frei, was sie nur will. Der Lakai verschwindet auf einen heftigen Wink des Barons. Es ist ja eh alles eins, was ein Herz auch noch so gar begehrt. Geh, es ist ja alles nicht drum wert. Was denn, ist ja wohl der Mühe wert. Wie die Stund hingeht, wie der Wind verweht, so sind wir bald alle zwei dahin. Menschen sind wir heute, ja. Richten's nicht mit Gewalt. Weint uns niemand nach, nicht dir nicht und nicht mir. Macht sie der Wein leicht immer so, ist ganz gewiss ihr Mieder, das aufs Herzerl ihr druckt. Er will ihr das Mieder aufschnüren. Jetzt wird's vor allem mir ein bisschen heiß. Schnell entschlossen nimmt er seine Perücke ab und sucht sich einen Platz, sie abzulegen. In dem erblickt er ein Gesicht, das sich wieder aus dem Alkoven zeigt und ihn anstarrt. Hm? Das Gesicht verschwindet gleich wieder. Er sagt sich Kongestion und verscheucht den Schrecken. Sieht nun wieder die Zofe, willenlos wie mit gelösten Gliedern dasitzen, das ist stärker als alles und er nähert sich ihr zärtlich. Da meint er wieder das Gesicht Octavians zu erkennen und fährt abermals zurück. Mariandl rührt sich kaum. Der Baron zwingt Munterkeit in sein Gesicht zurück. Da fällt sein Auge auf einen fremden Kopf, der aus der Wand hervorstarrt. Nun ist er maßlos geängstigt. Ah. Er schreit auf, ergreift die Tischglocke und schwingt sie wie rasend. Da und da und da und da! Plötzlich springt das angeblich blinde Fenster auf, Anina in schwarzer Trauerkleidung erscheint und zeigt mit ausgestreckten Armen auf den Baron. Und da? Es ist mein Mann! Er ist's! Was ist denn das? Das Zimmer ist verhext! Es ist mein Mann, ich leg Beschlag auf ihn! Gott ist mein Zeuge! Sie sind meine Zeugen! Gerichte, hohe Obrigkeit! Die Kaiserin muss ihn mir wiedergeben! Was will das Weibsbild da von mir? Herr Wirt, was will der dort und der und der und der? Der Teufel freit mit dir sein gottverfluchtes Extrazimmer! Er wagt mich zu verleugnen? Oh, er tut, als ob er mich nicht hätte kennen! Ich hab wahrhaftigen Gott das Möbel nie gesehen. Der Barassierer mich und bloß hervorzervieren. Ich hab sein Beisel heute zum letzten Mal betreten. Ach, es ist wahr, was mir berichtet wurde. Er will ein zweites Mal heiraten, der Infame. Ein zweites, unschuldiges Mädel, wie ich es war. Oh, euer Gnaden. Bin ich in einem Narrenturmkreuzelement? Bin ich der Baron von Lerchenau oder bin ich es nicht? Ja, ja, du bist es. Und so wahr als du es bist, bin ich es auch. Und du erkennst mich wohl. Leupold, bedenke. Leupold, Anton von Lerchenau, dort oben richtet dich ein Hörer. Kommt mir bekannt vor. Haben doppelte Gesichter alle miteinander. Die arme Frau Baronin. Vier Kinder zwischen 4 und 10 Jahren stürzen herein und auf den Baron zu. Kinder, hebt eure Hände auf zu mir! Ich barrassiere mich von denen, da Herr Wirt! Von der, von dem, von dem, von dem! Sag ich, ist der alte Fort für ein Faninal zu holen? So reich ihn anfangen, wird so leicht so ist es. Halten zu Gnaden, Herr Baron, gehen nicht so weit. Könnten recht böse Folgen spüren, bitterböse. Was, ich was gespüren von dem Möbel da? Hab ich mich nicht angerührt, nicht mit der Feuerzahl! Oh. Die Bigamie ist halt kein Spaß, ist gar ein Kapitalverbrechen. Ich grad euer Gnaden, seien vorsichtig. Die Sittenpolizei sind gar nicht tolerant. Die Bigamie, die Sittenpolizei. Papa, Papa, Papa, schmeiß er hinaus, das Trauerpferd! Spült das Gelichte leicht alles unter einem Leder? Seien wir in Frankreich, seien wir unter Kurutzen oder in kaiserlicher Hauptstadt? Polizei. Raus doch! Polizei! Die Ordnung herzustellen und einer Staatsperson zu ihm zu eilen! Mein renommiertes Haus, das muss mein Haus erleben! Okay, Was machen wir? Die Polizei. Verlasse sich auf mich und lasse es gehen, wie es geht. Zu Eurer Exzellenz Befehl. Der Kommissar. Halt! Keiner rührt sich. Was ist los? Wer hat am Hüftschirm? Wer hat Skandal gemacht? Ist alles in Ordnung jetzt? Bin mit ihm wohl zufrieden, hab gleich verhofft, dass in Wien alles so wie am Schnürl geht. Schaffe mir das Pack da vom Hals, ich will in Ruhe supieren. Wer ist der Herr? Was gibt dem Herrn Befugnis? Ist er der Wirt? Mich dem Herrn Oberkommissarius schönstens zu rekommandieren. Und die Wirtschaft da rekommandiert ihn schlecht. Berichte jetzt, voranfangen. Herr Kommissar, der Herr Baron... Der große Dicke da? Das ist der Herr Baron von Lerchenau. Genügt nicht. Was? Hat er Personen neue bei, die für ihn Zeugnis geben? Gleich bei der Hand da, hier mein Sekretär, ein Italiener. Ich exkluziere mich, ich weiß nichts. Die Herr kann sein Baron, kann sein noch nicht. Ich weiß von nichts. Das ist doch stark wellisches, luderfeuches. Bis jetzt der Moderierer sich. Oh mein Gott, in die Erden möchte ich sinken. Heilige Mutter von Maria Tafel. Wer ist dort die junge Person? Die? Niemand. Sie steht unter meiner Protektion. Er selber wird bald eine Protektion sehr nötig haben. Wer ist das junge Ding? Was macht sie hier? Ich will nicht hoffen, dass er ein gottverdammter Deponschierer und Verführer ist. Du kennst ihm schlechter gehen. Wie kommt er zu dem Mädel? Antwort will ich. Ich geh ins Wasser. Er rennt gegen den Alkoven, wie um zu flüchten, und reißt den Vorhang auf, sodass man das Bett friedlich beleuchtet dastehen sieht. Herr Wirt, was sehe ich da? Ja, was für ein Handwerk treibt denn er? Ja, wenn ich Personen von Stand zum Speisen oder Nachtmahl hat... Halt Ihren Mund! Ich nehme ihn später vor. Jetzt zähle ich noch bis drei. Dann will ich wissen, wie er da zu dem jungen Bürgermädchen kommt. Ich will nicht hoffen, dass er sich einer falschen Aussage wird unterfangen. Er wird wohl kein Anstand sein bei ihm, Herr Kommissar, wenn eine Standsperson mit seiner ihm verlobten Braut um 9 Uhr abends sein Souper einnehmen tut. Das wäre seine Braut? Gebe den Namen an vom Vater und Logis. Wenn seine Angabe stimmt, mag er sich mit der Jungfer retirieren. Ich bin wahrhaftig nicht gewohnt, in dieser Weise... Mach jetzt ein Aussage oder ich zieh andere Seiten auf! Werd nicht mankieren, ist die Jungfer Faninal. Sophia, Anna, Barbara. Eheliche Tochter des wohlgeborenen Herrn von Faninal, wohnhaft am Hof im eigenen Palais. An der Tür haben sich Personal, andere Gäste, auch einige der Musiker neugierig angesammelt. Herr von Faninal drängt sich durch sie durch. Zu still? Was wird von mir gewünscht? Wie sieht er aus? War mir vermutet, nicht zu dieser Stunde in ein gemeines Beißel depeschiert zu werden. Wer hat ihn hierher depeschiert in des Dreiteufels Namen? Was soll mir die saudumme Frage, Herr Schwiegersohn? Woher mich hier die Tür einrennen lässt mit Botschaft, ich soll sehr schnell herbei und ihm in eine üble Lage zu denieren, in der er unverschuldeterweise geraten ist. Wer ist der Herr? Was schafft der Herr mit ihm? Nichts von Bedeutung, ist bloß ein Bekannter, hält sich bei Zufall hier im Gasthaus auf. Der Herr gibt seinen Namen an. Ich bin der Edle von Faninal. Somit ist dies der Vater. Beleid war nicht die Spur, ist was? Ein Verwandter, ein Bruder, ein Neveu. Der wirkliche ist noch einmal so dick. Du, was geht hier vor? Wie sieht er aus? Ich bin der Vater, freilich. Das weitere findet sich, verzieh er sich. Ich muss schon bitten. Vor Helm in Teufelsnamen. Mein Name und er in einen solchen Händel zu melieren, Herr Schwiegersohn. Ist eine Idee fix. Benennt mich also nur im Spaß. Ja, genügt schon. Ja. Er erkennt demnach in diesem Herrn hier seinen Schwiegersohn. Sehr wohl. Wieso sollte ich ihn nicht erkennen? Leicht, weil er keine Haare nicht hat. Und er erkennt nunmehr wohl auch in diesem Herrn, wohl oder übel, seinen Schwiegervater. So lala. Ja, wird schon dasselbe sein. War heute den ganzen Abend gar nicht recht beinand. Kann meinen Augen heute nicht trauen, muss ihm sagen. Liegt hier was in der Luft, man kriegt die Kongestion davon. Dagegen wird von ihm die Vaterschaft zu dieser ihm verbatim zugeschobenen Tochter geleugnet. Meine Tochter? Da der Fetzen gibt sich für meine Tochter aus? Ein Spaß, ein purer Missverstand. Der Wirt hat dem Herrn Kommissarius da was vorerzählt von meiner Brautschaft mit der Faninalischen. Kein Wort, Herr Kommissarius. Laut eigener Aussage... Das Weib will irritieren, kommt am Pranger, wird ausgepeitscht. Wird eingekasselt in ein Kloster! Nach Hause, morgen in der Früh, ich gehe alles auf. Er weiß, was er mir schuldig ist. Laut eigener Aussage. Meine Tochter soll herauf, sitzt unten in der Tagschließ, im Galopp herauf. Das zahlt er teuer. Bringt ihn vors Gericht. Jetzt macht er einen rechten Ballerwatsch für nichts und wieder nichts. Ein Kavalier braucht eine Rossgeduld. Parole d'honneur, ich will mein Perücken. Was ist denn das? Gar nichts, ein Schwindel. Kenn nicht das Bagage. Sie sagt, dass sie verheiratet war mit mir. Geben Sie der Schanze mit der Pontius ins Credo. Sophie kommt eilig herein, man macht ihr Platz. Da schau dich um, da hast du den Herrn Bräutigam. Da, die Familie von dem sauberen Herrn. Die Frau mit samtig Kinder. Da, das Weibsbild gehört linker Hand dazu. Nein, nein, das bist ja du, laut eigener Aussage. Möchtest in die Ehren sinken, was? Ich auch. Bin herzensfroh. Sehe mich nicht an dafür. Sieh dich nicht an dafür. Sieh dich nicht an dafür. Mein schöner Name. Ich trau mich nimmer über den Graben. Kein Hund nimmt mehr ein Stückel Brot von mir. Oh, Erfilou. Mir wird nicht gut. Bediente springen hinzu, fangen ihn auf und tragen ihn ins Nebenzimmer. Sophie ist angstvoll um ihn bemüht. Ich gehe für Sie jetzt noch aus. Da irrt er sich. Mit ihm jetzt weiter im Verhör. Auf den Wink des Kommissarius entfernen die Wächter alle übrigen Personen aus dem Zimmer. Lass es jetzt gut sein. War ein Spaß. Ich sag ihm später, wer das Mädel ist. Gebe ihm mein Wort, ich heirate sie wahrscheinlich noch einmal. Da hinten dort, das Klumpert ist schon stark. Da sieht er, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich gehe nicht mit dem Herrn. Ich heirate sie, verhält sie sich mit mir. Sie wird noch Frau Baronin. So gut gefreut sie mir. Herr Kommissar, ich gebe was zu Protokoll. Aber der Herr Baron darf nicht zuhören dabei. Der Kommissarius begleitet Octavian bis an den Alkoven. Octavian verschwindet hinter dem Vorhang. Der Kommissarius scheint sich zu amüsieren und ist den Spalten des Vorhangs ungenierterweise nahe. Was geschieht denn dort? Ist wohl nicht möglich, dass der Lackel... Das heißt, die Sittenpolizei ist eine Jungfer, steht unter meiner Protektion. Beschwer mich, ich hab da ein Wörtel drein zu reden. Ihre hochfürstliche Gnaden, die Frau Fürstin Feldmarschallin. Die Kellner reißen die Türe auf, dann erscheint die Marschallin. Der kleine Neger trägt ihre Schleppe. Aha. Bin glücklich übermaßen, hab die Gnade kaum meritiert, schätzt der Gegenwart hier als ein Freundstück ohne Gleichen. Fürstliche Gnaden, melde mich gehorsamst als Vorstadt und der Kommissarius. Er sieht, Herr Kommissar, die Durchlaucht haben selber sich bemüht. Ich denke, er weiß, woran er ist. Er kennt mich, Kommissar. Kenne ich ihn nicht auch? Mir scheint beinahe. Sehr wohl. Dem Herrn Feldmarschall seine brave Ordonnanz gewiss. Fürstliche Gnaden zu Befehl. Octavian, wieder in Männerkleidung, tritt zwischen den Vorhängen hervor, sobald der Baron ihm den Rücken kehrt. War anders abgemacht. Marie-Therese, ich wundere mich. Die Marschallin, als hörte sie ihn nicht, hat fortwährend den erwartungsvollen Blick auf den Baron gerichtet, der in äußerster Verlegenheit versucht hatte, sich gegen die Tür zu stemmen, die nun mit Gewalt geöffnet wird. Zwei Faninal-Schediner lassen Sophie eintreten. Hab ihn von meinem Herrn Vater zu vermelden. Ist jetzt so nicht die Zeit, Kreuzelement. Kann sie nicht warten, bis das man ihr rufen wird? Meint sie, dass ich sie hier in Beisel präsentieren werde? Er wird mich keinem Menschen auf der Welt nicht präsentieren, dieweil ich mit ihm auch nicht so viel zu schaffen habe. Und mein Herr Vater lässt ihm sagen, wenn er alle so weit die Frechheit sollte treiben, dass man seine Nasen nur erblicken wird auf 100 Schritt von unserem Stadtpalais, so hätte er sich die bösen Folgen selber zuzuschreiben. Das ist, was mein Herr Vater ihm vermelden lässt. Capo di Bacco, was ist das für eine ungezogene Sprache? Die ihm gebührt. Bin willens, alles Vorgefallene vergeben und vergessen sein zu lassen. Lass er nur gut sein und verschwind darauf eins, zwei. Wieso denn? War er sein Dignité und fahr er ab. Ich? Was? Mache bon mine à mauvais jeu. So bleibt er quasi doch noch eine Standsperson. Er sieht, Herr Kommissar, das Ganze war heute eine Farce und weiter nichts. Glück mir. Retiriere mich, ganz gehorsamst. Das Ganze war heute eine Farce und weiter nichts. Die Blicke der beiden Frauen begegnen sich. Sophie macht der Marschallin einen verlegenen Knicks. Bin gar nicht willens. Herr Cousin, bedeutet er ihm. Möchten Sie erbitten. Wer? Was? Sein Gnaden, der Herr Graf Rofrano, wer denn sonst? Der Baron, nachdem er sich Octavians Gesicht in der Nähe betrachtet, resigniert. Ist schon so. Hab genug von dem Gesicht, sind doch nicht meine Augen schuld, ist schon ein Mantel. Ist eine wienerische Maskerade und weiter nichts. Ist eine wienerische Maskerade und weiter nichts? Ah, spülen alle unter einem Leder gegen meiner. Ich hätte ihm nicht gewünscht, dass er mein Mariandel in der Wirklichkeit mir hätte deposchiert. Hab jetzt einen montierten Kopf gegen die Männer. So ganz im Allgemeinen. Kreuzelement, komm aus dem Staunen nicht heraus. Die Marschallin, Octavian, Mariandel. Weiß bereits nicht, was ich von diesem ganzen Quiproquo mir denken soll. Er ist, meine ich, ein Kavalier. Da wird er sich halt gar nichts denken. Das ist's, was ich von ihm erwarte. Bin von so viel Finesse charmiert, kann gar nicht sagen wie. Ein Lerchenauer war noch nie kein Spielverderber nicht. Find deliziös das ganze Quiproquo, bedarf aber dafür nunmehr ihrer Protektion. Bin willens, alles Vorgefallene vergeben und vergessen sein zu lassen. Eh bien, darf ich den Fanny nach... Versteht er nicht, wenn eine Sache ein End hat? Die ganze Brautschaft und Affäre und alles sonst, was drum und dran hängt, ist mit dieser Stund vorbei. Was drum und dran hängt, ist mit dieser Stund vorbei. Mit dieser Stund vorbei? Mit dieser Stund vorbei? Ist halt vorbei. Ist halt vorbei. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür und Waltzaki tritt ein. Mit ihm Annina, die Kellner, Musikanten, Hausknechte, Kutscher, der Wirt, alles strömt herein. Der Baron gibt sein Spiel verloren. Bleib gut, wir gehen. Er macht der Marschallin ein tiefes, aber zorniges Kompliment und will zur Tür. Da stellt sich aber Annina frech in den Weg, auch Waltzaki. Die Kellner drängen sich fordernd an ihn, der Wirt präsentiert die Rechnung, die Hausknechte, die Kutscher, die Musikanten verlangen ihre Bezahlung, sie schreien wild durcheinander, bis es dem Baron und seinem Leiblakai gelingt, sich zu befreien und den Ausgang zu gewinnen. Alle stürmen ihm nach, der Lärm verhallt. Sophie, Octavian und die Marschallin bleiben allein. Mein Gott, es war nicht mehr als eine Farce. Mein Gott, wie er bei ihr steht. Und ich bin leere Luft für ihn. War anders abgemacht, Marie-Therese, ich wundere mich. Befiehlt sie, dass ich... Soll ich nicht... Die Jungfer, der Vater... Geh doch schnell und tue, was sein Herz ihm sagt. Therese, ich weiß gar nicht... Geh und mache seinen Hof. Ich schwöre ihr... Lass es gut sein. Ich begreife nicht, was sie hat. Er ist ein rechtes Mannsbild. Geh ja hin. Was sie befiehlt. Hat sie kein freundlich Wort für mich? Nicht einen Blick, nicht einen lieben Gruß. War mir von euer Gnaden Freundschaft und Behilflichkeit wahrhaftig einer anderen Freud gewärtig. Wie? Freut sie sich denn nicht? Hab wirklich keinen Anlass, nicht? Hat man dir nicht den Bräutigam vom Hals geschafft? Ja, wäre alles recht schön und gut, wenn es anders abgegangen wäre. Schien mich in Grund und Boden. Ich verstehe sehr wohl, mit was für einem Blick ihre fürstlichen Gnaden mich betrachten. Ich schwöre ihr, meiner Seele und Seligkeit... Lass sie mich gehen. Ich lasse sie nicht. Der Vater braucht mich drin. Ich brauche sie nötiger. Das sagt sie vielleicht. Ich habe sie übermäßig lieb. Das ist nicht wahr. Er hat mich nicht so lieb, als wie er spricht. Vergiss er mich. Ist mir um sie und nur um sie. Vergiss er mich. Mag alles drunter und drüber gehen. Vergiss er mich. Hab keinen anderen Gedanken nicht. Sehe allweil ihr lieb Gesicht. Vergiss er mich. Heute oder morgen oder den übernächsten Tag. Habe ich mir es denn nicht vorgesagt? Das alles kommt halt über jede Frau. Habe ich es denn nicht gewusst? Habe ich nicht ein Gelübde getan, dass ich es mit einem ganz gefassten Herzen ertragen werde? Heute oder morgen oder den übernächsten Tag? Die Fürstin da, sie ruft ihn hin, so geh er doch. Octavian ist ein paar Schritte gegen die Marschallin hingegangen, aber jetzt steht er verlegen zwischen den beiden. Er dreht den Kopf von einer zur anderen. Die Marschallin sieht seine Verlegenheit, ein trauriges Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sophie ist unschlüssig, ob sie gehen oder bleiben soll. Ich muss hinein. Fragen, wie es dem Vater geht. Ich muss jetzt was reden und mir verschlag's die Red. Der Bub, wie er verlegen da in der Mitte steht. Bleib sie um alles hier, Sophie. Wie? Hat sie was gesagt, Marie-Therese? Die Marschallin geht, ohne Octavian zu beachten, hinüber zu Sophie und sieht sie prüfend, aber gütig an. So schnell hat sie ihn quasi lieb? Ich weiß nicht, was euer Gnaden meinen mit der Frau. Ihr blasses Gesicht gibt schon die rechte Antwort drauf. Wäre gar kein Wunder, wenn ich blass bin, euer Gnaden. Hab einen großen Schreck erlebt mit dem Herrn Vater. Gar nicht zu reden von gerechtem Empartement gegen den skandalösen Herrn Baron. Bin euer Gnaden recht in Ewigkeit verpflichtet, dass mit dero Hilfe und Aufsicht... Jetzt sind wir nicht zu viel. Sie ist ja hübsch genug. Und gegen den Herrn Papa sein Übel weiß ich etwa eine Medizin. Ich gehe jetzt da hinein zu ihm und lade ihn ein, mit mir und ihr und dem Herrn Grafen da in meinem Wagen heimzufahren. Meint sie nicht, dass ihn das rekreieren wird und allbereits ein wenig munter machen? Euer Gnaden sind die Güte selbst. Und für die Blässe weiß vielleicht mein Vetter da die Medizin. Marie-Therese, wie gut sie ist. Marie-Therese, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nichts. Gar nichts. Marie-Therese. Hab mir's gelobt, ihn lieb zu haben in der richtigen Weise, dass ich selbst sein Lieb zu einer anderen noch lieb hab. Hab mir freilich nicht gedacht, dass es so bald mir auferlegt sollt werden. Es sind die mehreren Dinge auf der Welt so, dass sie eins nicht glauben tät, wenn man sie möchte erzählen hören. Alleinig wer's erlebt, der glaubt daran. Und weiß nicht wie. Da steht der Bub und da stehe ich. Und mit dem fremden Mädel dort wird er so glücklich sein, als wie halt Männer das Glücklichsein verstehen. In Gottes Namen. Es ist was kommen und es ist was geschehen. Ich möchte Sie fragen, darf's denn sein? Und gerade die Frage, die spüre ich, dass sie mir verboten ist. Marie-Therese, ich möchte Sie fragen, warum zittert was in mir? Ist denn ein großes Unrecht geschehen? Und gerade an Sie darf ich die Frage nicht tun. Und dann sehe ich dich an, Sophie. Und sehe nur dich und spüre nur dich, Sophie. Und weiß von nichts als nur, dich habe ich lieb. Mir ist wie in der Kirche. Heilig ist mir und so bang. Und doch ist mir unheilig auch. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich möchte mich niederknien dort vor der Frau. Und möchte auch was antun, denn ich spüre, sie gibt mir ihn und nimmt mir was von ihm zugleich. Weiß gar nicht, wie mir ist. Möchte alles verstehen und möchte auch nichts verstehen. Möchte fragen und nicht fragen. Wird mir heiß und kalt. Und spüre nur dich und weiß nur eins, dich hab ich lieb. Die Marschallin geht leise hinaus. Die beiden bemerken es gar nicht. Octavian ist dicht an Sophie herangetreten und einen Augenblick später liegt sie in seinen Armen. Spüre nur dich allein. Und dass wir beieinander sein, geht all sonst wie ein Traum dahin vor meinem Sinn. Ist ein Traum. Kann nicht wirklich sein, dass wir zwei beieinander sein. Beieinander für alle Zeit und Ewigkeit. War ein Haus, wo, da warst du drein. Und die Leute schicken mich hinein, mich geradeaus in die Seligkeit. Die waren gescheit. Kannst du lachen? Mir ist zu still, bang, wie an der himmlischen Schwell. Halt mich, ein schwach Ding, wie ich bin, sink dir dahin. Sie muss sich an ihn lehnen. In diesem Augenblick öffnen die Faninalschen Lakaien die Tür. Faninal tritt ein, die Marschallin an der Hand führend. Die beiden Jungen stehen einen Augenblick verwirrt. Dann machen sie ein tiefes Kompliment, das Faninal und die Marschallin erwidern. Sind heute so die jungen Leute? Ja, ja. Faninal reicht der Marschallin die Hand und führt sie zur Mitteltür. Octavian und Sophie bleiben allein im halbdunklen Zimmer. Sie sinkt an ihn hin. Er küsst sie. Ihr fällt, ohne dass sie es merkt, ihr Taschentuch aus der Hand. Dann laufen sie schnell Hand in Hand hinaus. Die Bühne bleibt leer. Dann geht nochmals die Mitteltür auf. Herein kommt der kleine Neger mit einer Kerze in der Hand, sucht das Taschentuch, findet es, hebt es auf und trippelt hinaus. Wir brachten Der Rosenkavalier, Hörspiel nach Hugo von Hofmannsthal. Es sprachen Käthe Gold, Helmut Qualtinger, Albrecht Ruprecht, Hermann Temich, Agaia Schmidt, Elisabeth Markus und andere. Regie Rudolf Steinböck. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1962.